traut ist, dann lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Es gibt leider tausend Gründe, nicht nach Jamaika zu kommen. Und das selbst Österreich ist immer lebend im Sommer. Naja, ich check mein Kontostand. Wieso ich das überlebe, mich gegen Krankenstand. Und versuch zum Sporen für das warme Land. Ich ruf einmal an, bei einem Reisebüro. Doch die Wappler da drinnen, immer leider nicht an. Geh online und schau mal die Preise so. Es ist zum Verzweifeln, glaub ich geh wieder hart. Und weil die Reise dort hier kann, ich es leider nicht erbarmen. Jamaika war so schön vor die Geschichten her. Doch das Geld ist das auch immer den Flug nicht verwehrt. Muss ich heute daheim bleiben und auf Jamaika machen. Im Gedanken komm ich drauf, ich konnte die Nareka kochen. Und ein Banküberfall inszenieren ist mir die Mühe nicht wert zu probieren. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel zu weit weg. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Ich leg die Pens auf den Tisch, mach mir Gedanken. In Jamaika ist es üblich so anzufangen. Eine Palme platziert in der Mitte meines Raums. Aus dem Traumfänger entferne ich den Staub. Zum Mittag gibt's einen Teller voller Früchte. Und als Dessert knack ich paar Kokosnüsse. Bekomme ich Besuch, ja dann singen wir Lieder. Ich fühl mich wie am Strand mit meinem Tequila. Ich dreh die Heizung auf und das Klima wird tropisch. Es ist als wär im Süden mein Wohnsitz. Ich leg mich auf die Couch, ruh die Augen aus. Ich fühl mich wohl in meinem Traum. Bitte weck mich nicht auf, denn ich schlafe zu gut in dieser Fantasie. Und es wär schade drum, wenn sie grad verfliegt. Also lass mich weiter den Wahnsinn einatmen und noch ein bisschen schlafen. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg. Alles grau, deshalb lieg ich in meinem Bett. Jamaika ist viel zu weit weg. Jamaika ist weit weg. Viel, viel zu weit weg.